kleiner Bruder träumt von ihnen Tag und Nacht. Was haben sie bloß mit meinem Brüderchen gemacht? Mein kleiner Bruder tut mir ja so schrecklich leid. Wann haben sie endlich für mein Brüderchen mal Zeit? Zwar ist er noch nicht groß, ein kleiner Budi bloß, doch rettungslos in sie verliebt. Mein kleiner Bruder träumt von ihnen Tag und Nacht. Was haben sie bloß mit meinem Brüderchen gemacht? Tag und Nacht, was haben sie bloß mit meinem Brüderchen gemacht? Mein kleiner Bruder tut mir ja so schrecklich leid, wann haben sie endlich für mein Brüderchen mal Zeit? War ist er noch nicht groß, ein kleiner Bubi bloß, doch rettungslos in sie verliebt. Mein kleiner Bruder träumt von ihnen Tag und Nacht, was haben sie bloß mit meinem Brüderchen gemacht?